Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Ja, hallo und herzlich willkommen heute zur Sandeep Experiment hier auf Color Radio. Als Gast haben wir heute DK69 von EDL Fun da und ihr hört eine Stunde seine Musik und wir werden zwischendrin, also in der Stunde, ihn mal ein bisschen vorstellen und wünsche euch viel Spaß. Classic. So, DK69, dann wollen wir dich doch mal ein bisschen befragen. Du bist Dresdner? Ja. Und wie lange schon im Geschäft? Ja, ich mache seit 10 Jahren Musik ungefähr, aber aktiver halt so 3-4 Jahre. Okay, und wie sieht es bei dir aus mit Releases? Gibt es da schon was, was man kaufen kann? Also nichts Festes in der Hand. Aus dem Sampler halt auf Suburban Fresh, The Seven Seals auf Suburban City. Aber sonst halt nur im Internet. Preis. Und wo findet man dich im Internet? Entweder direkt über IdealFun, idealfun.de. Okay. Oder halt auch auf Audiocloud. Oder dann direkt bei MySpace. Alles klar, MySpace, naja, sind wir alle, oder? Ich denke schon. Ihr hört Sunny Eve Experiment heute hier an diesem wunderschönen sonnigen Sonntag. Ich hoffe, ihr hört auch rein in die Sendung und liegt nicht irgendwo an der Elbe. Ihr seid bei Color Radio und alle die, die kein Radio haben und eventuell das Internet, darüber könnt ihr den Livestream anhören. Viel Spaß. Something for your mind, your body, your soul. Sunday evening experiment. Condo Radio. Ja, Daniel, wie sieht denn eigentlich so deine typische Produktion aus? Welche Geräte hast du? Und einfach mal so frei raus, wie du produzierst. Ja, 100% Software eigentlich, keine Hardware eigentlich mehr. Und welche Software wäre das dann? Cubase in erster Linie halt und halt Ableton Live halt für Live-Auftritte. Und das wäre jetzt auch in dem Sinne deine Empfehlung für andere, die eventuell in deine Fußstapfen treten wollten und ähnliche Musik produzieren möchten? Also mit Cubase kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Okay. Und wie hast du angefangen? Mit Hopner. Hatte einige Geräte, Synthesizer, Drummaschinen. Aber die Software ist so gut geworden, dass es eigentlich nicht mehr nötig ist, ich schätze, hier Hardware-Geräte ins Haus zu stellen. Okay, also Aufruf an alle, schmeißt eure Hardware raus und kauft. Das habe ich so nie gesagt. Thank you. So, an der Stelle hätte ich noch ein paar Dates los. Und zwar am 21.04. in der Galerie Disco Krikor und Skaper Crew. 4 bis 6 Euro ist der Eintritt, also 4 vor 12 und 6 Euro nach 12. Dann am 26.04. hätten wir im Le Hoop hier mit DK69 und Alexandroid aus Moskau eine Live-Session. Und ich glaube, da sind noch ein paar andere Jungs dabei. Und dann wäre noch zu erwähnen, 3 Jahre Bang am 28.04. im alten Wettbüro mit den Bengels als Überraschungsgäste. Wer übrigens die Bengels sind, das weiß ich auch nicht. Ich werde es aber nicht verraten, denn ich will, dass ihr alle dorthin kommt. Herzlichen Glückwunsch. Experiment. Nächste Sendung am 20.05., also in 4 Wochen. Nach uns folgenden Sendungen verschieben sich heute nicht. 18 Uhr kommt Hörwerk, die Sendung fürs Hörspiel. Danach 19 Uhr G8, nein danke. Und später dann ab 21 Uhr die Moroders mit ihrem Cosmic Listener Radio Show. We'll be right back. Thank you. So, wir sind jetzt am Ende angekommen. Die letzten 2 Minuten unserer Sendezeit laufen. Nach uns kommt, wie gesagt, Hörwerk, die Sendung fürs Hörspiel hier auf Coloradio. Das war Santi Eve Experiment mit dem Rick und mir, dem Hagen. Und ich hoffe, wir hören uns am 20.05. wieder. Und bis dahin, tschüss und danke nochmal an unseren Studiogast DK69, AK Kern, AK Daniel.